Ici, vous êtes au quatrième étage du QG de campagne de François Hollande. Wir sind hier in der vierten Etage des Hauptquartiers von François Hollande. Wir sind etwas mehr als 40 Leute und arbeiten für die Webkampagne. Wir kümmern uns um die sozialen Netzwerke und das Internet. Die 21-jährige Ambre Cerny führt mich durch vier kleine Räume, die auch in einem Studentenwohnheim sein könnten. Dicht gedrängt sitzen Hollands Netzwahlkämpfer an Laptops und reden in kleinen Gruppen miteinander. Das ist die Etage der Jungen, sagt Antoine. Der 24-Jährige erzählt stolz, dass er schon für Hollands Internetauftritt gesorgt hat, als der noch nicht einmal bei den sozialistischen Vorwahlen als Kandidat galt. Alle hier sind so ein bisschen die Spinne im weltweiten Netz. Sie versorgen die französischen Blogger und Foren mit Informationen des sozialistischen Kandidaten. Die Aktivisten draußen im Land schreiben diese Informationen dann in ihren Worten neu. Sie sollen auf ihre eigene Art argumentieren, überzeugen und im Netz auch auf Attacken antworten. Es ist so eine Art zweites Wort des Kandidaten. Und zwar in einer Sprache und bei den Leuten, bei denen der jeweilige Aktivist zu Hause ist. Während Hollande oder Sarkozy auf Kundgebungen oder im Fernsehen reden, werden hier und beim politischen Gegner Gegenschlagpartys organisiert. Eine Online-Schlacht der Argumente bei Twitter, Facebook und Co. Jeder Kandidat hat inzwischen solche Internetzellen aufgebaut. Auch François Bayrou beispielsweise, der Zentrumskandidat, der in den Umfragen mit lediglich 10% gehandelt wird. Trotzdem wird auch bei Bayrou erheblicher Aufwand betrieben, sagt Mathieu Lamarre. Unser Ziel ist es, dass wo immer im Netz eine Frage über François Bayrou auftaucht, sie in 5 bis 10 Minuten beantwortet wird. Und zwar persönlich, ohne vorgestanzte Texte. Hier ist nichts automatisiert. Das geht von Mensch zu Mensch. 30.000 Franzosen sind bei Facebook Fans von Bayrou. Den Rekord allerdings hält Nicolas Sarkozy. 112.000 Menschen haben Gefällt mir angeklickt. Sogar seine Gattin Carla schreibt ganz persönlich. Hab mich gerade an den PC von Nicolas gesetzt. Danke, dass ihr meinem Mann helft. Sarkozy hat nur 13 Mitarbeiter fürs Netz abgestellt. Mit Twitter gewinnen sie keine einzige Stimme, sagt der ehemalige Élysée-Mitarbeiter Nicolas Princen, der jetzt im Sarkozy-Wahlheadquarter arbeitet. Princen hat deshalb Facebook zum Schwerpunkt der Netzkampagne von Nicolas Sarkozy gemacht. 27 Millionen Franzosen sind hier angemeldet und sie erreichen die Menschen in ihrer digitalen Privatsphäre, sagt er. Wer sich im Internet für Sarkozy einsetzt, kann Punkte sammeln. Unter denen, die die meisten Punkte haben, werden 5 ausgelost, die das Allerheiligste besichtigen dürfen. Nicht den Élysée-Palast, sondern Sarkozys Wahlkampfzentrale. Die Sozialisten sagen, das Internet der Blogger ist links, deshalb setzen sie auch mehr auf den Schneeballeffekt des Netzes. Bei Hollande gibt es auch keine Prämien für besonders Aktive. Die Belohnung, das ist, dass François gewinnt.